Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 287, an Schiller. Ich kann glücklicherweise vermelden, dass das Gedicht im Gange ist und, wenn der Faden nicht abreißt, wahrscheinlich glücklich vollbracht werden wird. So verschmähen also die Musen den asthenischen Zustand nicht, in welchen ich mich durch das Übel versetzt fühle. Vielleicht ist er gar ihren Einflüssen günstig. Wir wollen nun einige Tage so abwarten. Dass wir an Vogt wegen der Gartensache schrieben, war sehr gut. Bei der Pupillendeputation ist bis dato noch nichts eingegangen. Die Sache muss also bei dem akademischen Syndikat betrieben werden. Ich dächte, Sie schrieben, Faselius, was Sie hier von mir erfahren, und ersuchten ihn bei dem Syndikus, Asverus auszuwirken, dass die Sache hinüberkomme. Drüben soll sie keinen Aufschub leiden. Ich wünsche sehr, dass die Sache zustande komme, auch darum, damit ich Ihnen bei meinem Hiersein noch einigen Rat zur künftigen Einrichtung geben könne. Leben Sie recht wohl und grüßen Ihre liebe Frau. Jena, am 3. März 1797. G.